Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand, gestalte und forme mich. Runde Ecken, glätte Kanten, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Werk in mir. Die Gefäße bringen Ehre, dem, der sie bereitet hat, lass auch mich so eines sein. Das dir nutzt in allen Dingen, brauchbar ist zu jeder Zeit, von dem man weiß, es ist dein. Lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Werk in mir. Lass mich rein und heilig sein, dass du wohnen kannst in mir, denn nur dann kann ich dienen dir. Wenn ich selber werde klein und du wirst in mir ganz groß, aller Ruhm soll gelten dir. Lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen